25. 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war? Zum Beispiel Erinnerungen. Was kommt? 25. Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, oder der erste Fahrradsturz Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reicht. 25 Sendungen, 25 Themen. Wie hat sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein? Wie wird das Klima sein? Die Arbeit? Der Wohnraum? Die Gesellschaft? Die Menschen? Was können wir beeinflussen? In der Zukunft wird es dann anders. 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Vom 29. Mai bis zum 13. November. 25. Ja, 25 Jahre. Ich erinnere mich an 25 Jahre, die ich in irgendwelchen Leipziger Bibliotheken verbracht habe. Im Sommer 95 nämlich bin ich hergezogen nach Leipzig und bin dann auch recht bald Mitglied in mehreren Leipziger Bibliotheken gleich geworden. Und auch jetzt gerade sitze ich in der Bibliothek, nämlich in der Büchersammlung in meinem Kleingarten. Es gibt also mehr Bibliotheken als die städtischen und die universitären in Leipzig. Eine schwer zu schätzende Anzahl nämlich an Privatbibliotheken in irgendwelchen Wohnzimmern oder in Kleingärten wie in meinem Fall oder auch in ganz obskuren Orten möglicherweise. Aber auch kleine Bibliotheken und Archive der sozialen Bewegungen wie etwa die Mona Lisa, die feministische Bibliothek im Haus der Demokratie oder der Infoladen im Conner Island wäre ein Beispiel, die Umweltbibliothek. Und noch viele andere, die sich so aus den sozialen Bewegungen heraus formiert haben. Ich habe mich diesen Bibliotheken angenähert in Gesprächen, zum Beispiel mit Ulrich Johannes Schneider von der Universitätsbibliothek, mit Susanne Metz, der Leiterin der städtischen Bibliotheken, und mit einem Schriftsteller, nämlich mit Jan Kuhlbrot, dessen Bücher seine Wohnung laut fiktionalisierter Auskunft in seiner letzten Veröffentlichung »Die Rückkehr der Tiere« ganz gut dämmen nach draußen. Auch mit ihm habe ich über Bücheransammlungen gesprochen. Auch eine der klassischen Bibliotheken einer sozialen Bewegung in Leipzig habe ich befragt, nämlich die Mona Lisa, die feministische Bibliothek. Da habe ich mit Barbara gesprochen. Ich habe auch versucht, ihnen Science-Fiction-mäßige Weissagungen über die Zukunft der Bibliotheken zu entlocken. Erstmal aber ein paar futuristische Klänge, die ich in den 80er Jahren auf meinem Commodore 64-Computer erzeugt habe. Und dann zurück in die Zukunft. Bis vor kurzem noch meinte ich, die Bücherstapel abarbeiten zu können, die sich angesammelt hatten wie die Akten in einer Geheimdienstzentrale. Mit der Zeit aber wurden sie Wand, Wand wurde Wand. Sie verschmolzen zu einem Objekt, das weiteres Dämmmaterial unnötig machte. Als die Bücher noch alle im Regal standen, waren sie schon nicht mehr geordnet, dafür nach Größe sortiert, weil sich die Formate, die A4 überschritten, größer waren als Quartbände, nur auf die obersten und untersten Bretter stellen ließen. Jetzt liegen sie in Stapeln nach Größe sortiert und aufgeschichtet in Reihen, den kleinsten Platz genutzt. Wir werden sehen, ich werde die Nebenkostenabrechnungen abwarten. Natürlich hoffe ich auf einen Effekt, einen Sinn, der aus der Anordnung der Rücken folgt. Dämmmaterial gegen eine Welt, die Wetter kennt. Veränderungen. Gleichzeitig meine ich, geben die Bücher mir etwas wieder, das auch eine Welt sein könnte. Die Welt im Kleinen. Nein, dieser Ausdruck verkleinert nur den Gedanken. Keine kleine Welt. Eine papierne Welt, in der Größenverhältnisse keine Rolle spielen. Ein gedachter Raum. Darin türmen sich Notate zu Beobachtungen. Minutiöse Protokolle, Vergangenheitsbeschreibungen, Bauten, Gerichte. Und ich nehme sie jetzt also als mehr oder weniger ungeordnete Haufen Papier wahr. Papier, das einmal geordnet schien, für einen Moment jedenfalls. Dazwischen verteilt Bestimmungsbücher, Vogellaute, Farben, heimische Reptilien, wie aus Erinnerung an eine Realität, die mehr kennt als Papier, heimische Fische. Ein abgedunkeltes Exemplar, Fauna im Schwarzwald, Geschenk meiner Großmutter. Sie hatte es von einer Westreise mitgebracht. Ich war damals vielleicht 10 und wusste nichts Rechtes, damit anzufangen. Aber dieses Buch hat mich über Jahre begleitet, war nicht aussortiert worden oder bei einem der Umzüge verloren gegangen. Und obwohl es inzwischen über 40 Jahre alt war, wirkte es unberührt. Zumindest hatte ich, nachdem das Regal aufgestellt war, damit begonnen, die Bücher zu sortieren, nach Erscheinungsjahr erst, dann nach Fachgebiet. Ich würde so, glaubte ich, einen Verlauf nachstellen können, einen Geschichtsverlauf, dessen Ordnung sich immer wieder auflöst, zumindest hier in der Reihenfolge der Bücher, als wollte die Physik mir ihre Wahrheit beweisen. Entropie, die unerbittliche Zunahme der Unordnung entlang eines Zeitstrahls, der Ordnung erst ermöglichen sollte und der in seinem Ende verschwindet, den Anfang tilgt. So jedenfalls behaupten die Physiker, habe man sich den Urknall vorzustellen, das Entzerren der Ereignisse zu einem Ablauf, Kausalität. Die Bücher aber werden mehr und mehr zu den Trümmern eines Berges, der sich wie die Geschichte vor Benjamins rückwärts fliegenden Engel auftürmt. Vielleicht gibt es Ordnung nur außerhalb der Zeit, nicht aber in einer zunehmend ungeordneten Welt. Ordnung und Trost und wenn schon kein Trost, dann doch eine gewisse Entlastung. Gestern erreichte mich die Nachricht vom endgültigen Zusammenbruch des Irak, fotografiert von chinesischen Raumfahrern. Der Zusammenbruch war eine Behauptung. Auf dem Foto war die Geografie des Irak zu erkennen, aber kein verschwindendes politisches System. Ich kann mir vorstellen, am unteren Ende der Fotos selbst zu sehen gewesen zu sein, als winzige Farbnuance, obwohl ich noch nie im Irak war. Ja, das war aus dem Text Die Rückkehr der Tiere von Jan Kulpot, den ich jetzt auch im Gespräch habe. Und darin werden ja Bücher aus der Sicht eines Autors verhandelt, Bücher an Sammlungen. Aber es ist natürlich auch nur ein Text, es ist nicht die Wirklichkeit, sondern es sind geschriebene Worte auf Papier. Wie viele Bücher befinden sich denn in deiner Wohnung? Hast du mal nachgezählt? Ich hatte früher mal nachgezählt. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Da waren es schon ein paar Tausend, weiß ich nicht, 3.000, 4.000. Aber ich habe dann ganz viele davon aussortiert, ehrlich gesagt. Welches Ordnungsprinzip hast du denn angewandt? Hast du sie nach Farbe sortiert oder nach anderen Prinzipien? Das ist relativ realistisch. Die Prinzipien haben sich immer verändert und irgendwann habe ich es aufgegeben. Aber also überhaupt eine Ordnung reinzubringen. Aber ich bin relativ gut in Erinnern. Also ich weiß immer, wo die Scheißdinger rumliegen, wenn ich sie suche. Und finde sie relativ schnell. Das mit diesem Ordnen, das funktioniert ja eh nicht. Man ist ja nicht alleine mit seiner Bibliothek. Dann kommt jemand anders, nimmt ein Buch raus und legt es dann sonst wohin. Und so. Also das kommt eh immer Unordnung rein. Ich habe 2 Kinder. Was soll man da groß für eine Ordnung stellen? Solange das Gedächtnis funktioniert, dann geht das ja auch, da braucht man keinen Buchkatalog. Genau. Ja, wenn man sich so schriftstellerisch und literaturbetrieblich mit Büchern beschäftigt wie du, du schreibst ja viel Rezensionen und liest auch viel, dann benötigt man vielleicht irgendwann auch gar keine öffentlichen Bibliotheken mehr, denke ich mir so, oder? Weil sich das Zeug ja auch von alleine irgendwie ansammelt, oder? Ist das so bei dir oder brauchst du trotzdem noch Bibliotheken? Sagen wir mal so. Ich habe die Vorstellung, manchmal habe ich die Vorstellung, in eine Bibliothek zu gehen und dort zu lesen. Aber wenn ich das Buch hier, weil ich glaube, die Situation in der Bibliothek zu lesen, ist eine ganz andere als zu Hause. Also man liest das gleiche Buch an so einer grünen Lampe in der deutschen Bücherei anders, als wenn ich das hier im Bett lese oder am Bildschirm oder so. Aber meistens ist es dann doch nicht so reizvoll und beziehungsweise meine Faulheit liegt dann, ich besorge mir das Buch irgendwie her. Das heißt, ich finde, Bibliotheken sind total notwendig, weil man kann sich ja wirklich nicht jedes Buch leisten. Aber als Rezensent kriegst du halt so viel zugeschickt, dass du dann den Weg auch scheust. Aber irgendwann muss es ja auch bei dir diesen ursprünglichen Zustand gegeben haben, als du noch jung warst, dass du noch nicht so viele Bücher hattest und dass vielleicht auch Bibliotheken für dich wichtig waren. Waren die Bibliotheken wichtig für in deiner Sozialisation sozusagen? Ja, absolut. Also zumindest im ersten Studium in hier in Leipzig in den 80er Jahren, als die Grenzen noch dicht waren und die Bibliotheken eben noch nicht so gut bestückt wie jetzt, musste ich trotzdem hin, weil ich Hegel lesen wollte. Und diese Bände, die ich lesen wollte, die gab es nicht auszuleihen. Das heißt, ich musste die in der Bibliothek lesen. Und ich habe damit begonnen, halt zu exerpieren, also die wirklich wichtigsten Passagen, relativ viele, mit Hand abzuschreiben. Und ich glaube, das hat mir auch dann letztlich den Weg zu Hegel geebnet. Also durch dieses mit Hand abschreiben in der Bibliothek habe ich die Texte erst kapiert, die mir vorher irgendwie doch schwierig erschienen. Also schwierig sind sie im Nachhinein noch, aber die Situation, da zu sitzen mit dem Stift an diesem ausgeliehenen Buch und das zu notieren, was in dem Buch steht, hat mir gewissermaßen den Sinn erschlossen. Insofern, ich würde vielleicht jetzt, wenn ich damals diese Bücher gehabt hätte und sie mir hätte leicht besorgen können, immer noch bei diesen Büchern sitzen und um ihren Sinn kämpfen. Wenn ich nicht gezwungen wäre, sie abzuschreiben. Ja, das hat sich auch irgendwie ein bisschen dann verändert. Zu Zeiten der DDR war das Rankommen an Bücher noch irgendwie limitiert, es war begrenzt. Wie hast du diese Veränderung wahrgenommen? Naja, erstmal passierte was zu DDR-Zeiten, als die Grenze fiel und so, sortierten die Bibliotheken. Also es gab ja in jedem Stadtteil eine Bibliothek und im Wohngebiet auch, im Jorkgebiet in Karl-Marx-Stadt, wo ich aufwuchs. Und plötzlich sortierten Bibliotheken diese Bücher aus, stellten wirklich die spannendsten Bücher in irgendwelchen Plastikwannen vor die Türe und man konnte für 20 Cent oder damals Pfennig, 20, 50 Pfennig, eine Mark einfach da kaufen. Das führte erstmal dazu, dass meine Privatbibliothek in kurzer Zeit relativ arg anwuchs. Das führte dazu, dass ich in einem Sommer sämtliche Werke von Feuchtwanger las, damals, wenn mir das gerade gefiel, und die alle eben zugänglich waren für ein Apfel und ein Ei. Ja, also der Bibliotheksbestand hat sich verlagert. Auf meine Privatbibliothek. Irgendwo muss das ja hin, das Zeug. Ja, also neben dem reinen Material an Büchern, was sich so ansammelt, gibt es ja auch vielleicht noch so eine immaterielle Bedeutung von Bibliothek. Also man hat vielleicht auch so Bücher oder eine Bibliothek in seinem Gedächtnis drin. Also Bücher, deren Inhalte sich sozusagen im Gedächtnis in Form von Leseerinnerungen ansammeln. Spielt das eine Rolle beim Schreiben, beim Erzählen oder kann man das vielleicht doch nicht als Bibliothek begreifen, was sich da ansammelt? Also ich finde schon, dass man das als Bibliothek begreifen kann und bei mir sammelt sich da auch jede Menge an und es ist gewissermaßen ja auch das Material, aus dem ich meine eigenen Texte bastle. Also ich schöpfe ja aus Gelesenem wesentlich mehr als aus Erlebten. Das liegt aber auch daran, dass man nicht alles erleben kann, was man gerne erleben würde. Aber dann auf die Buch- oder auf die Darstellung in Texten zu verzichten, wäre wirklich ein Verzicht und der wäre doof. Also ich werde nie in meinem Leben das Sonnensystem, das wir bewohnen, verlassen. Und vielleicht ist das der Grund, dass ich über Jahre unglaublich gerne Science Fiction gelesen habe, wo die Leute genau das taten. Also gewissermaßen Ersatz. Und daraus speist sich, im letzten Buch, glaube ich, ja genau, speist sich natürlich auch für mein eigenes Schreiben was. Also Science Fiction ist für mich auch immer ein Moment der Auseinandersetzung oder ein Moment der Reflexion, die ich nicht anstellen könnte, hätte ich damals nicht Lem gelesen und bei mir ziemlich fest abgespeichert. Zum Beispiel. Ist in Science Fiction was enthalten, was auch was über Bibliotheken dir gesagt hat, der Zukunft vielleicht? Also ich bin da auch nicht so textsicher, aber ist in Science Fiction was zu finden, was über Bücher oder Medien sagt? Naja, es gibt ja diesen ganz berühmten Science Fiction, wie heißt der? Fahrenheit X plus. Ja, stimmt, also, das ist. Da geht es darum, das ist der Brennpunkt von Papier, der Titel, dieses Science Fiction. Und es geht letztlich darum, die Bibliotheken, dass die Bibliotheken und die Bücher verschwinden aus dem Leben. Und das ist ein dramatisches Erlebnis für die Leute in dieser Gesellschaft bildet. Und dann gibt es noch einen ganz geilen Text von Franz Hümann, der ist eine Erzählung ist das, in einer ähnlichen Stoßrichtung, das heißt Pavlos Papierbuch. Da ist der titelgebende Pavlo, das ist ein Junge, der hat das letzte Buch, was auf Papier gedruckt ist, in einer künftigen Gesellschaft und hütet das wie seinen Augapfel. Also das insofern in dystopischen Texten, also dystopischen Science Fiction, taucht relativ oft die Vorstellung des Verschwindens der Bibliotheken auf. Als ein absolutes Drama. Weil mit den Bibliotheken verschwindet das Wissen der Menschheit. Egal, ob es digital oder auf Papier gespeichert ist. Und es ist ja auch in der schriftstellerischen Community oder so, als Fakt ist ja das, die Zerstörung der Bibliothek von Alexandria taucht ja immer wieder auf, auch in Texten. Und der damit einhergehende Verlust des Weltwissens vor über 2000 Jahren. Ja, ich meine, so dystopische Visionen sind vielleicht auch naheliegender nach den Erfahrungen, die eben Schriftsteller vielleicht in ihrer jeweiligen Zeit gemacht haben, nach der Erfahrung der Bücherverbrennungen und nach der Erfahrung der Verfolgung von Schriftstellern, ist es vielleicht naheliegender, eine Dystopie zu entwickeln rund um Bücheransammlungen. Naja, die ist ja auch nicht wirklich dystopisch. Also zum Beispiel Rerum Natura, dieses Werk von Dingsbums, wie heißt der jetzt? Egal. War 1000 Jahre verschollen und ist eigentlich ein Ausdruck der materialistischen Weltsicht. Also geschrieben ist das ungefähr kurz vor Christi Geburt und es war verschollen und in der Renaissance hat es zufällig einer wiedergefunden. Und einer der schönsten Texte, die es gibt auf der Welt, also dieses ewig lange Gedicht. Und ja, wenn das nicht zufällig in irgendeiner winzig kleinen Bibliothek überlebt hätte, wäre uns das nicht zugänglich. Wir hätten diesen Text nicht. Und das ist doch schon verrückt, also ja. was Bibliotheken auch aufbewahrt haben an Wissen. Und was eben dann in Zuständen, wo die Herrschenden gewissermaßen Bücherverbrennungen organisierten, was dann an Wissen verloren gegangen ist. Das wissen wir ja gar nicht, wie viel das ist. Wie viele antike Texte sind uns nur als Fragment bekannt und so weiter. Also insofern haben als Kultur konservierende Einrichtungen und Bibliotheken schon einen Wahnsinn. Hm. Ja, Bibliotheken können auch so kleine Wunder sein. Vielleicht können sie auch manchmal so eine Art Zuhause sein für Bücher, die überleben müssen. Hast du so eine Lieblingsbibliothek? Oder ich meine, du hast schon die Deutsche Bücherei in den 80er Jahren erwähnt. Hast du sowas? Ich war unglaublich gerne in der Fachbereichsbibliothek Philosophie in Frankfurt am Main. Die ist jetzt auch nicht mehr, die sind ja umgezogen von der Dantestraße ins nördliche Westend. Aber das war eigentlich eine Bibliothek, die ich sehr gerne mochte. Und dann gibt's ein Essay von Ann Cotton in dem Buch Fast Dumm. Und da beschreibt sie die Bibliotheken in Kalifornien, die zwar einerseits Buchbestände haben, aber andererseits auch Zufluchtsort für Obdachlose und so weiter sind. Also sozial abgehängte Gruppen, die sich in den Bibliotheken, in den öffentlichen Bibliotheken gewissermaßen erholen von der Welt. Und das finde ich auch einen interessanten Moment. Also die doppelte Funktion, vielleicht wie hier Bahnhöfe. Jetzt auch nicht mehr. Die Abgehängten werden immer mehr vertrieben aus den Zentren der Gesellschaft. Und da spielen eben diese kalifornischen Bibliotheken, die Ann Cotton da beschreibt, eine wichtige Rolle, gewissermaßen, dass das nicht passiert. Ja, da erinnere ich mich auch an meinen ersten Winter in Leipzig, dass nämlich die Heizung im Wohnheim ausgefallen in der Johannes-R.-Becher-Straße. Und ich habe mich dann auch immer in die Bibliotheken hineingeflüchtet, denn die waren beheizt. Das war ein Hoch auf die Bibliotheken. Genau, und dann kann man, zur Not kann man auch was lesen. Aber wichtig ist, dass sie warm sind. Ja, es sind auch Treffpunkte manchmal. Also Bibliotheken haben auf jeden Fall vielfältige Funktionen. Unter anderem sind sie möglicherweise auch Dämmmaterial zu der Welt nach draußen, wie du in deinem Text Die Rückkehr der Tiere die Funktion von Büchern erwähnst, enthalten in sich aber natürlich auch Bestandteile der Welt da draußen, also Ideen und Gedanken von da draußen, erzeugen so eine andere Welt auch in deinem Zimmer vielleicht. Und ja, glaubst du, dass die Bücher noch eine Rolle spielen können bei dem Versuch, eine mögliche bessere Welt zu entwerfen? Oder ich meine, wird das alles auch durch die schiere Masse an Unsinn, der so auf den Buchmarkt geworfen wird, so ein bisschen zunichte gemacht? Können Bücher so eine emanzipatorische Funktion haben? Ich glaub, es gab immer Unsinn, also auch in Buchform. Und das, was wir jetzt so noch wahrnehmen von früher und was weiß ich, aus vergangenen Zeiten, ist ja das, was sich erhalten hat. Der Unsinn hat ein Verfallsdatum, das wesentlich kürzer ist als der Verfall von interessanten Büchern, die Leute eben länger beschäftigen. Also natürlich wird es kein Buch geben, was die Welt verändert. Aber ein Bestandteil der Weltänderung werden Bücher immer sein. Und auch der Hort, also der Text ist auch immer der Hort zum Entwerfen von Utopien. Ob sie dann möglich sind oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber irgendwo müssen sie ja einen Platz haben, dass man drüber nachdenkt und sie aufzeichnet. Und das sind definitiv Texte. Also. Aber natürlich auch das Gegenteil, ja. Also, sowohl das Kommunistische Manifest ist ein Buch, als auch, was weiß ich, Mein Kampf von Adolf Hitler. Also, sie sind möglich, in beide Richtungen zu benutzen. Hängst du sehr an dem gedruckten Buch? Also, das ist ja eine der Hauptveränderungen in großen Bibliotheken, dass auch viele elektronische Texte vielleicht inzwischen entstehen. Glaubst du, dass diese Existenzform elektronisches Buch im Internet oder wie auch immer und gedrucktes Buch nebeneinander existieren können? Ja, das machen sie ja. Und ich glaube, das bleibt auch dabei. Also das E-Book ist dazugekommen. Und das ist eine sehr praktische Angelegenheit, weil wenn ich Zug fahre, ich habe auf meinem Reader eine ganze Bibliothek eben dabei und muss nicht vorher drei Bücher aussortieren, die ich dann lesen will. Also das ist jetzt so mal der Vorteil eines E-Books. Aber zum Lesen jetzt hier, lese ich doch schon lieber auf Papier. Also das ist auch für meine Augen irgendwie besser oder so. Weiß nicht, wie das kommt. Aber ich, ja, außerdem das Haptische ist halt schon noch was anderes. Umblättern ist was anderes als scrollen. Aber jedes quasi hat seine Position, jedes hat seinen Ort. Also zu Hause im Sessel und in der Bahn. Zu Hause im Sessel ist es eben das Buch, auch mit den schönen Illustrationen zuweilen und so weiter. Und in der Bahn ist es halt das E-Book, weil es da eben einfach praktisch ist. Kannst du dir vorstellen, dass sich die elektronischen Texte auch verändern werden in der Zukunft? Also Bücher haben ja schon immer sowas, ja, einerseits sind es zweidimensionale Dinge, eben Schrift auf Papier, andererseits lösen sie was Dreidimensionales aus, man sieht da Bilder vielleicht hinter dem Text und so weiter. Kannst du dir vorstellen, dass in der Zukunft elektronische Texte vielleicht da mehr eben so andere Elemente enthalten werden oder ist das dann vielleicht auch nur eine Kommerzialisierung von Büchern? Ja, Kommerzialisierung ohnehin, klar, weil alles unter Bedingungen der Kapitalverwertung wird alles der Kommerzialisierung unterworfen letztlich, aber natürlich auch eine Möglichkeit, so, also gerade mit Hypertext und Blinks und so weiter, da kann man jetzt noch mal ganz andere Produkte eben oder ganz andere Wissensdarbietungsformen entwickeln. Und das finde ich aber auch ganz spannend. So. Und die Frage ist ja, was sich einer Kommerzialisierung entzieht. Und das sind die wirklich spannenden Texte. Also die als Text leben und nicht als kommerzielles Produkt sozusagen. Und ja, da müssen wir sehen. Da wird es immer wieder Leute geben, die quasi die Marktregeln verletzen und die dann eben solche Produkte hervorbringen. Ja, wollen wir hoffen, dass so solche Experimente auch niemals aussterben. Ja, ich bedanke mich sehr für das Gespräch bei Jan Kulbrot. Wie gesagt, Die Rückkehr der Tiere ist vor kurzem erschienen. Oder hast du noch abschließende Worte, Dinge, die vielleicht auch noch über Bibliotheken gesagt werden müssten? Also erstmal in der Südvorstadt in Leipzig gibt es eine wunderschöne Bibliothek im Bauhaus-Stil, die als Gebäude wahnsinnig interessant ist. Da kann man schauen und dann denke ich, Bibliotheken sind halt wirklich soziale Momente, sind auch für die Leute, die nicht in der privilegierten Situation sind wie ich, der ich Rezensionen schreibe und die Bücher zugeschickt kriege, sondern eben auch für Leute, die nicht leisten können. Also insofern unbedingt müssen Bibliotheken erhalten bleiben. Ja, die soziale Funktion von Bibliotheken wird wahrscheinlich auch nicht so schnell überflüssig werden in dieser Gesellschaft. Nee, nie. Eher werden die Privatbibliotheken verschwinden, als dass öffentliche Bibliotheken verschwinden, weil der Kommunikationsraum ja auch wahnsinnig wichtig ist. Also nicht nur mit den Leuten, die da arbeiten, sondern auch mit anderen Lesern und so weiter. Ja, jetzt hören wir ein Gespräch mit Susanne Metz, der Leiterin der städtischen Bibliotheken hier in Leipzig. Und ich habe sie erst mal gefragt, was sie denn in ihrer Jugend oder in ihrem Aufwachsen für einen Bezug zu Bibliotheken und zu Büchern aufgebaut hat. Also ich komme aus einem Bergarbeiterhaushalt und also es war jetzt keine Bücherregale bei uns in der Wohnung. Meine Eltern sind beide begeisterte Zeitungsleser gewesen, also lesende Eltern sind ja auch ein wichtiges Vorbild, das schon, aber das war jetzt kein Thema mit Büchern. Aber in diesem kleinen Stadtteil, in dem ich groß geworden bin, in Duisburg, gab es die Fahrbibliothek, die dienstagnachmittags ab 14 Uhr am Marktplatz gehalten hat. Und das war für mich tatsächlich die Einstiegsdroge. Stichprobe. Ne? Mhm. Also Fahrbibliotheken liebe ich deswegen heute immer noch, mhm. weil da bin ich rein, es war übersichtlich, die Leute kannten einen dann natürlich irgendwann. Und habe mich dann in den nächsten Stadtteil, da war eine feste Stadtteilbibliothek, dann gab es, als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, da gab es eine größere Bibliothek und irgendwann war ich dann in der Zentralbibliothek von Duisburg angelangt. Ja. Ja. Also insofern gar nicht jetzt mit dem Gedanken damals, das mache ich mal beruflich, aber da gibt es eine ganz enge positive Bindung, auch dass ich sagen würde, doch, dieses Bibliothek haben wir da echt auch eine Welt eröffnet, die ich so zu Hause nicht gefunden hätte. Und dann später der Schritt, Bibliothekarin zu werden, sozusagen im weitesten Sinne, ja. Da ist ja manchmal dann die Liebe zu den Büchern ausschlaggebend, andererseits ist es natürlich auch ein sozusagen betriebswirtschaftlicher Beruf. Ja, also die Liebe zu Büchern war es dann tatsächlich nicht bei mir, die da ausschlaggebend war, sondern ich habe dann die letzten Jahre meines Studiums verdient, dass ich Hilfskraft in einer kleinen wissenschaftlichen Bibliothek war. Und da hatten wir was einfach, dass ich recherchiert habe, was gibt es Neues und damit dran beteiligt war, dass das wirklich angeschafft werden konnte, dass ich dann eben Benutzer kamen, die sich darüber gefreut haben, dass ich mit denen helfen konnte, ihre Fragen und Anliegen zu klären. Das war dann eigentlich mehr der Punkt. Also nicht das Buch an sich, das kann ich wirklich nicht sagen, sondern das Organisieren und der Kontakt, mit denen die Bibliotheken nutzen. Ja, tatsächlich hat das ja auch was Soziales sozusagen. Ja. Die Bibliotheken sind wichtige soziale Orte im städtischen Raum, die auch die Stadtgesellschaft so ein bisschen abbilden und gleichzeitig auch da Bedürfnisse erfüllen, auch unkommerziell. Vielleicht nochmal zurück, Sie waren 1995, glaube ich, an der Stadtbibliothek in Köln tätig, dann später in Berlin und ab 2013 in Leipzig. Was für einen Wandel haben Sie denn da vielleicht auch in den Bibliotheken miterlebt? Also da war die Computerisierung der Bibliotheken vielleicht einerseits. Ja, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich bei der Stadtbibliothek Köln gleich in einer der vielleicht damals sogar modernsten öffentlichen Bibliothek Deutschlands war. Also da gab es auch schon Selbstverbuchen, mit Datenbanken wurde gearbeitet. Und in Ulm, da war der Schritt nach Berlin eigentlich der erschreckende Rückschritt, weil ich da noch gute alte Karteikarten vom Buch gestoßen bin. Und dann nach 2 Jahren kam dann da erst die Ablösung EDV. Ich würde tatsächlich am stärksten sagen, dass so dieses, man hat sich früher mit Büchern und dann natürlich gab es auch VHS-Kassetten und so weiter und so fort schon beschäftigt und heute würde ich sagen, wir gehen mehr vom Menschen aus. Ne? Und man hört das heute auch häufiger, dass Bibliothekare sagen, früher haben wir mit Büchern gearbeitet, heute arbeiten wir mit Menschen. Mhm. Ja, und dazwischen ist natürlich ganz viel Digitalisierung, die Medienart hat sich verändert, aber so in diesem Jahr mit den ganz besonderen Rahmenbedingungen muss ich sagen, interessant finde ich schon, dass das Kerngeschäft, nämlich wirklich die Entleihung, sage ich jetzt mal, die Bereitstellung, auch das Sammeln, das Verwalten und das Weitergeben von Wissen, das ist doch ziemlich pandemieresistent. Der zweite Teil, da wo wir sozialer Ort sind oder dritter Ort, je nachdem, wie man es nennen will, ist natürlich mit Hygieneauflagen, Abstandsregelungen sehr viel schwieriger umzusetzen. Dennoch bleibe ich dabei, irgendwann wird auch diese Pandemie vorbei sein und dieser Anteil wird wieder eine größere Rolle spielen. Aber so Pi mal Daumen sind wir jetzt bei 70% der Leistungszahlen, die wir vor einem Jahr hatten. Ich bin da sehr zufrieden mit und ich glaube auch Bibliotheken haben es da leichter als andere Kultureinrichtungen. Aber das ist für mich in diesem Jahr so ein bisschen die Erkenntnis gewesen, dass das, wo wo wir alle gedacht haben im öffentlichen Bibliothekswesen, na, das haben wir hinter uns gelassen, dass das genau das ist, was jetzt läuft. Ne? Ja, genau, also die Bibliothek als sozialer Ort wird plötzlich immer wichtiger und dann gleichzeitig kommt diese Pandemie, genau. Die eben das genau einschränkt. Und da zeigt sich dann auch, dass die Digitalisierung eben dann doch nicht so das Allheilmittel ist für Dinge. Man kann das nicht einfach ersetzen, den persönlichen Kontakt. Genau, also da ist wirklich was weggebrochen. Wir fangen jetzt gerade wieder mit Veranstaltungen an, aber wir können gar nicht so viele Menschen reinlassen wie vorher. Aber so erstmal finde ich das schon eine Erkenntnis, okay, wo es Bibliotheken seit tausenden von Jahren gibt, das hält. Ja, und klar, die Medien sind andere und als wir wirklich geschlossen hatten, war natürlich toll, dass wir digitale Medien anbieten konnten. Mhm. Und da gab es auch wirklich große Begeisterung, weil es da draußen eben auch Lesesüchtige gibt, die froh waren, dass sie dran waren. Die etwas Glücklicheren hatten eine große Menge Bücher schon ausgeliehen, genau, und mussten sie nicht gleich zurückgeben. Wir hatten über 200.000 Medien draußen, als wir Mitte März geschlossen haben. Hatten. Ja, und da haben wir uns immer gedacht, oh Gott, wenn die alle auf einmal zurückkommen, wie geht das aus? Ja, also das war ja noch gar nicht so lange her, dass ja eines versucht wurde, das Leipzig-Zimmer, das ist ja so einer dieser Versuche, die Bibliothek auch für die Stadtgesellschaft, für städtische Initiativen zu öffnen. Und das war ja dann auch von der Pandemie ein bisschen betroffen, weil es dann damit nicht weiterging. Ja, was sind so weitere Ideen? Es gab ja schon lange Sachen wie Lesungen, die halt auch an die Stadtgesellschaft adressiert sind. Also, gibt es da auch so einen Zukunftsplan, das weiterzuentwickeln? Also erstmal gehört zum Leipzig-Zimmer schon die Idee dazu, dass wir das auch in die Stadtteile transferieren möchten. Ne? Da sind die Räumlichkeiten kleiner, das stimmt alles, aber die Idee dahinter, dass nicht wir Veranstalter und Inhaltgeber für eine Veranstaltung sind, sondern dass das aus der Bürgerschaft selber kommt, das würden wir schon gerne auch in die Stadtteile tragen, also viele kleine Leipzig-Zimmer auch etablieren. Und wir hatten so beim Leipzig-Zimmer Anfang des Jahres, als wir es Mitte Januar eröffnet haben, so gedacht, naja gut, 40 Veranstaltungen müssen da schon organisiert werden. Die hatten wir aber schon über 40, als wir Mitte März geschlossen haben. Also insofern ist schon meine Überzeugung, das wird auch gebraucht. Und die Anfragen sind natürlich jetzt auch da, wann können wir denn wieder rein? Ja? Also sprich, kleine Leipzig-Zimmer ausbauen, aber auch ein Projekt, was uns im Moment sozusagen ein bisschen in der Vorplanung im Kopf schon ist, ist thematisch, zum Beispiel in der Zentralbibliothek, einen Sprachenraum aufzubauen und dann zu sagen, okay, da können sich aber auch Menschen treffen und zum Beispiel Sprache direkt ausprobieren, indem man sich, was weiß ich, auf Englisch, Französisch, Arabisch oder sowas zum Debattieren trifft. Also das Medienangebot, was wir haben, dass das immer sich auch spiegelt in, damit kann ich was machen. Ich gehe damit aktiv um und ich bringe Menschen zusammen. Und eben nicht immer in den großen 200 Menschen im Oberlichtsaal Veranstaltungen, sondern in Veranstaltungen, wo ich mit einem anderen Menschen tatsächlich auch in Kontakt treten kann und ihn anschaue, nicht anschreie, sondern mit ihm offen spreche. Also solche Formate haben wir im Kopf, sehr viel stärker eben auch Interaktion, das heißt auch für uns in der Programmarbeit, die wir für Kitas und Schulen machen. Also nicht, da ist jemand, der sitzt vor mir und muss sich alles anhören, sondern sich einbringen, die Möglichkeit eingebunden zu werden und auch selber aktiv etwas zu gestalten. Da haben wir jetzt so einen Bereich, weil wir Medienpädagogin seit 3 Jahren im Haus haben, da viel dazu gelernt, dass das auch anders geht. Ja, also der Frontalunterricht ist ja auch beim Umgang mit Kindern inzwischen von anderen Modellen abgelöst. Ja, insofern sehr viel stärker eine Interaktion herbeizuführen und jetzt auch vorgenommen, eben Bürgerinnen und Bürger stärker in unsere Angebote, auch welche Medien sollen dann im Regal stehen oder wie soll eine Bibliothek umgestaltet werden. Und das sind dann jetzt nicht so typische Veranstaltungen, aber schon eben sagen, wir wissen jetzt auch nicht mehr, nicht immer alles, was perfekt ist und was eine angenehmer Aufenthaltsort ist, das wissen diejenigen, die nutzen sollen, vielleicht dann auch besser als wir. Also das sind die Sachen, an denen wir konkret auch arbeiten. Ja, da stellt sich auch ein bisschen die Frage, wie gut bilden denn die städtischen Bibliotheken die Stadtgesellschaft eigentlich ab? Also es gibt die Stadtteilbibliotheken und das ist natürlich nie ganz möglich. Es wird immer Menschen geben, die lieber ihren Garten gärtnern und dazu keine Bücher brauchen. Aber trotzdem ist es eine der Aufgaben der Bibliothek, auch die Stadtgesellschaft irgendwie abzubilden. Also das sind ja dann so Punkte, was kann ich aus unseren Statistiken ablesen. Ne? Im Moment haben glaub, um die 53.000 Personen in Leipzig einen aktiven Bibliotheksausweis. Durch eine Umfrage, die wir vor 2 Jahren gemacht haben, haben wir herausgefunden, da hängen viele andere in einem Haushalt mit dran. Insofern war ja damals der Wert, das war um die 250.000, 260.000 Menschen in Leipzig erreichen. Und damit stehen wir, glaube ich, ganz gut da. Interessant, also das, was wir dann statistisch selbst noch ablesen können, ist, also so bis zum 11. Lebensjahr sind Jungen und Mädchen, Männlein, Weiblein absolut identisch vertreten. Immer bei den Ausweisen haben wir. Wer durchs Haus geht, muss ja keinen Ausweis unbedingt haben. Bei den Erwachsenen sind es 3-mal so viele Frauen wie Männer. Also insofern, wir bilden ganz gut im Erwachsenenalter den weiblichen Teil der Gesellschaft ab, wobei auch da häufig, wenn wir direkt nachfragen, naja, ich bringe es immer für alle mit. Ja. Aber das ist schon auffallend, ja. Ja, auch den Statistiken sind natürlich Grenzen gesetzt, wenn man da immer Fragen stellt und doch hinter den Fragen vielleicht noch andere Fragen offen bleiben. Aber das ist natürlich was man häufiger mitbekommt, also den Mädchen, Mann, die wissen, Schulabschluss etc. pp. Sind an den Universitäten präsenter. Und da könnte ich sagen, ja, vielleicht weil die eben auch einen Ausweis ihrer städtischen Bibliothek jeweils mehr haben. Ne? Also, aber klar, es sind es häufig auch direkte Nachfrage, nee, ich bringe für meine Kinder was mit oder ich bringe für meinen Partner auch was mit. Also das insofern will ich jetzt nicht sagen, Männer lesen nicht, aber die Statistik sagt was anderes. Ja, die Bedürfnisbefriedigung ist vielleicht auch leichter geworden, die Medien sind leichter verfügbar. Man kann auch andere Bibliotheken, die Universitätsbibliothek und die städtischen Bibliotheken gemeinsam nutzen, auch die Deutsche Bücherei gibt es noch. Und man kann auch Bücher inzwischen leichter besorgen, auch gebrauchte, zum Beispiel englischsprachige Bücher, die waren in den 80er Jahren noch sehr schwer zu besorgen. Inzwischen bekommt man Originalausgaben für 2-3 Euro relativ schnell geliefert. Also das auch so im Alter sehen wir halt auch, okay, bis 16 Jahre, das ist so 30%. Ne? Dann knickt das ein und dann geht es so Ende 20 wieder los bis Mitte 40. Das sind auch nochmal so um die 25%. Und die anderen Altersgruppen, wir haben auch über 90-Jährige mit aktivem Bibliotheksausweis, die verteilen sich dann auf die anderen 40%. Also insofern kann man schon erkennen, da wo man noch in einem Lern ist oder in der Ausbildung ist oder wo auch dann Familie eine Rolle spielt, greift man auf die Informationen aus der Bibliothek offensichtlich intensiver zurück als in anderen Lebensphasen. denke, es kann ja auch immer noch gelingen, die Faszination für das Buch zu entzünden. Gestern war zum Beispiel eine Lesung mit Martin Groß, wo es um das Jahr 1990 ging. Ja, und ich glaube, dass das da auch noch eine wichtige Funktion der Bibliotheken ist, eben Themen in die Stadtgesellschaft hineinzuwerfen. Und sagen wir mal, das, was uns in den letzten Jahren auch bei Veranstaltungen, Lesungen, Vorträgen aufgefallen ist, ist wenn Buchmesse Leipzig liest, ist klar, da wird man zugerannt. Ja? Aber durchaus eben das Sachthemen, Fachthemen, gesellschaftliche Fragen stärker nachgefragt werden manchmal als die literarische Lesung. Ja? Weil was man vielleicht bei den Ausleihen ist sehr viel stärker die Nachfrage nach Belletristik. Ja? Weil klar, viele Fakten kann ich dann teilweise aktueller aus dem Internet ziehen, als vielleicht aus dem Sachbuch, Fachbuch, was 3-4 Jahre ist, wenn sie an Steuerfragen, Soziales oder sonst was denken. Also insofern, ja, die Themen, die Stadt bewegen, die Bevölkerung bewegen, das sind Themen, wo wir Veranstaltungen zu planen und auch weiterhin planen wollen. Was nicht heißt, dass man nichts, dass das Literarische links liegen gelassen wird. Und gestern die Lesung ist ja so ein Zwitter zwischen dem. Ja, wie sieht die Bibliothek der Zukunft aus? Das ist eine schöne Frage. Wenn ich die hundertprozentig beantworten könnte, ja, wir hatten ja so angedeutet, in 25 Jahren, dann würde ich wahrscheinlich ziemlich reich werden, weil ich alle Bibliotheken weltweit wirklich beraten würde. Also ich weiß natürlich nicht hundertprozentig, habe mich aber dann eben so gedacht, naja gut, ist du vor 25 Jahren bisschen mehr in den Beruf eingestiegen bis und heute. Also da ist unglaublich viel passiert, aber erstmal die Bibliothek, da ist ein Gebäude, da stehen Medien drin, da sind Menschen, die davon auch Ahnung haben, die daran arbeiten. Ich glaube, das bleibt. Es kommen eben nur sehr viel mehr andere Themen und natürlich auch andere Formate dazu. Und ich denke, die eine Entwicklung so bei uns in Angeboten, dass wir eben stärker mit Menschen statt mit Büchern oder anderen Medien arbeiten, das wird weiter voranschreiten. Ich frage mich manchmal auch, ob es nicht auch eine Verschmelzung von Einrichtungen gibt. Also unsere Nähe zu den Volkshochschulen war immer schon da, die wird aber an manchen Stellen, wo wir eben auch in so einem, ich will nicht gleich Weiterbildungsbereich, aber in Schulungsbereiche reingehen, enger oder soziokulturelle Zentren, die Makerspaces und so weiter anbieten. Vielleicht sitzen wir jetzt zumindest in gleichen Gebäuden und verschmelzen immer stärker. Es wird andere Professionen geben, die in Bibliotheken arbeiten. Das haben wir jetzt auch schon, ne? Dass wir Wissen aus unterschiedlichen Bereichen brauchen, um das, was Bürgerinnen und Bürger von uns wollen, auch anbieten zu können. Und persönlich hoffe ich, dass unsere Standardprozesse und Verfahren einfach alle digitalisiert sind und einfach so laufen. aber wie gesagt, ich mache mir weniger Sorgen darum, dass Bibliothek an sich nicht mehr da ist oder nicht mehr gebraucht wird. Aber es wird eine öffentliche, kommunale Bibliothek. Wissenschaftliche Bibliotheken werden anders vielleicht auch darauf antworten, aber ich denke, dass sie immer stärker zu so einem kommunalen Treffpunkt werden. Information und Information bereitstellen und Weitergabe, in welcher Form auch. Auch Experten oder Leipzig-Zimmer, da sitzen Bürgerinnen und Bürger, die wissen was, was vielleicht ihr Hobby ist oder weil sie das beruflich machen, die geben es weiter. Aber es bleibt ja eine Information. Und das wird das Kerngeschäft bleiben. Was sind da Anregungen? Wo kommen die Vorstellungen von der Bibliothek der Zukunft her? Aus der Science-Fiction-Literatur vermutlich nicht. Aber vielleicht auch daher, dass man manchmal Bibliotheken besucht in den USA oder woanders und denkt, oh, das ist jetzt aber ein ganz schön zukünftiger Entwurf einer Bibliothek. Ja, ich also seit einigen Jahren sind jetzt eher so die skandinavischen Bibliotheken so Vorbild, wo man hinschaut, weil mich da eben durchaus auch fasziniert, dass die aufzeigen, wie Räume sich verändern. Also auch das, denke ich, wird ein anderer Punkt sein, dass man sehr viel flexiblere, offenere Räume hat, sehr viel mehr Flächen, wo man zusammenkommen kann, etwas machen kann. Und ich finde, dass die skandinavischen Kollegen eben mit einer Leichtigkeit an viele Punkte herangehen, die uns in Deutschland noch fehlt. Auch weil man dann vielleicht manchmal Rahmenbedingungen vorfindet, die da so, das ist mal ausprobieren und schauen, und wenn es nicht klappt, geht die Welt auch nicht unter. Das ist jetzt nicht unbedingt so eine Rahmenbedingung, wo ich sagen würde, in der arbeite ich täglich. Amerikanische Bibliotheken habe ich jetzt persönlich noch nicht interessiert, aber kanadische, auch da ja, ist die Selbstverständlichkeit, wie die auch in Gesellschaft eingebunden sind, schon einfach ein Stück weiter als bei uns. Ne? Niederlande wäre auch zu nennen. Und also das sind Vorbilder, da kommen Anregungen her, aber es kommen natürlich eben auch Anregungen her, dass man sich eine Stadtgesellschaft wie die Leipziger anguckt, die sich deutlich verjüngt und sieht, das sind andere Bedürfnisse des Austausches, des Umgangs mit Informationen, als das noch vor 20, 30 Jahren war. Und wenn man nicht untergehen will, muss man sich das angucken. Und wir haben jetzt gerade auch eine ziemliche Verjüngungskur hinter uns, was das eigene Kollegium angeht. Und das wird jetzt in den nächsten Jahren auch so weitergehen. Also sprich, auch da kommen andere Sichten rein, kommen andere Vorschläge rein. Interessant finde ich halt nur auch, bei den jungen Kollegen steht das Buch und das Lesen ganz, ganz hoch im Kurs, ja. Also wo ich mich mal denke, müssten die nicht anders drauf sein? Nö. Wie auch die Schallplatte. Wie auch, ja. Da gibt es auch wieder ein Ausleihen von Schallplatten, ja. Ja, man ist ja auch in so einer Bibliothek, in einem historischen Gebäude, vielleicht an andere Zukunftsentwürfe gebunden als in Bibliotheksneubauten. Ja. Das spielt hier ja vielleicht auch eine Rolle, ja, dass man nicht einfach einen futuristischen Entwurf überstülpen kann. Ja, also auch, ja, man kann es tatsächlich nicht, weil da würde man dieses Gebäude nochmal komplett entkernen müssen, ne, und von vorne anfangen. Aber jetzt in Oslo, Helsinki und so, da sind jetzt schon eben mit den Neubauten, ja, die setzen Maßstäbe. Aber, also, ich sehe das jetzt so, das Leipzig-Zimmer, da haben wir auch gedacht, ach ja, wo gibt es denn jetzt so einen Raum, wo man sowas machen kann? Haben wir auch einen gefunden. Also insofern gehen wir jetzt Schritt für Schritt die Räume durch, wo muss was verändert werden. Und naja, also ich persönlich bin großer Star Trek-Fan, um mal nochmal auf Science Fiction zu kommen. Das ist jetzt nicht das Aktuellste, das stimmt schon. Aber ich gucke mir auch aktuellere Science Fictions an. Aber nach wie vor finde ich, dass also Scotty bitte beamen oder eben die Kommunikationstechnik, ja, das sind doch im Prinzip Sachen, die Apple umgesetzt hat. Ja. Und insofern denke ich mir immer noch, wenn die Ausstattung von vielleicht nicht dem ersten Raumschiff Enterprise, aber so die späteren Filme, wenn wir das hinkriegen, ist das doch ganz gut. Ja, die Lesenden warten auch noch auf die Möglichkeit, sich in die Bibliothek zu beamen, wenn sie in den entlegeneren Stadtteilen wohnen. Genau, oder einfach rüber beamen oder vielleicht auch Medien über Drohnen verschicken, ne? Weil ich glaube schon, dass bei bestimmten Bereichen Belletristik oder Kinderbücher oder so, da bleibt es auch bei der gebundenen Form. Also das sind jetzt nicht so die Bücher, wo ich denke, die werden sich als E-Book einschleichen. Also viele Menschen und auch jüngere Menschen, weil wir haben ja so eine kleine Veranstaltungsreihe in der Städtebibliothek Plankwitz zum Thema Lesen. Und da ist also, da kommt meist jüngeres Publikum hin und die wehren sich wirklich gegen das E-Book-Lesen. Und wenn man fragt, warum, ist das super praktisch, dann kann man ganz viele auf einem kleinen Gerät haben, dann kommt, nee, am Bildschirm lesen ist sofort die Erinnerung an Arbeiten gehen und ein gebundenes Buch lesen ist Entspannung, ist Freizeit. Also insofern glaube ich, dieses, und das macht den Leuten Spaß, echt zu blättern, was in der Hand zu halten und so. Also insofern, das wird bleiben und insofern müssen wir uns dann halt auch überlegen, ob Drohnen gegebenenfalls Bücher vom Standort A nach B transportieren können, vielleicht. Ja, solange es die Faszination für das Buch und für die Medien gibt, ist vielleicht auch, kommt immer auf die Sozialisation drauf an, was man für frühkindliche Erfahrungen mit Büchern gemacht hat oder mit Bildschirmen. Genau. Und das Wesentliche ist vielleicht die Faszination für das, was man da liest, auch die Gedanken, die in den Büchern, die sind ja vielleicht auch der Mittelpunkt des bibliothekarischen Tuns, egal ob das nun dieses Medium oder das kommt ein auf anderes den Inhalt Medium. An. Das würde ich auch so sehen, ja. Aber es gibt ja auch Studien, die sagen, wenn Sie im Bildschirm lesen oder ein E-Book lesen, dass es nicht so hängen bleibt wie bei einem gebundenen Buch. Also rein von unserer Form wahrzunehmen und zu verarbeiten. Und insofern kann man sagen, die vielen Eltern, die zu uns kommen mit und für ihre Kinder, legen größten Wert auf das gebundene Buch. Also da gibt es eher die manchmal Auseinandersetzungen, dass wir da auch Playstation und sonst was anbieten. Also insofern ist es, will ich gleich sagen, eine Renaissance, aber die Bedeutung des Lesens und des Weltenöffnens durch Lesen, die ist eher wieder stärker, als das vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. Verschiedene Welten werden da auch in friedlicher Koexistenz nebeneinander leben, das Digitalisierte und das Materielle, das Buch. Genau. Und das ist vielleicht auch eine gute Sache, weil alle Medien haben ihre Vorteile und auch gute Seiten und die können sich auch nur ergänzen dann. Und wir sagen immer, Diversität und Vielfalt ist notwendig, das gilt auch für die Medien. Ja, das wird die digitalisierten Medien freuen, denn auf die brauchen ja eine Lobby. Stimmt. Sitze ich hier in der Universitätsbibliothek in der Albertina und habe den Professor Dr. Ulrich Johannes Schneider hier und der soll mir einige Fragen beantworten zur Zukunft und zur Gegenwart der Bibliotheken, insbesondere natürlich der Universitätsbibliotheken. Und da bin ich auch auf der Seite der Universitätsbibliothek auf ein besonderes Projekt gestoßen, was mich gleich interessiert hat. In der Universitätsbibliothek wird nämlich zurzeit in dem Projekt die Rolle von Mikroben, die auf Büchern leben, untersucht. Was erzählen denn Mikroben von dem Buch? Bestimmt nicht die Inhalte der Romane und Bücher. Nein, also Tiere in Büchern sind normalerweise sehr unerwünscht und hinterlassen Spuren, die man anders lesen muss als jetzt, wenn man Schrift beherrscht. Wir haben dieses interessante Projekt mit dem Mikrobenzentrum, der Mikrobendatenbank in Braunschweig zusammen und einer Philosophin auch aus Braunschweig zusammen, einfach um unseren Blick zu schärfen auf Bücher, denn ob wir nun es wollen oder nicht, Bücher sind auch Wohnstätten von Kleinstlebewesen. Und die Mikrobenforscher interessieren sich dafür, ob das, also wie die da leben, ob es denen gut geht und welche Arten da überhaupt leben. Und wir haben schon eine Art gefunden, die sich von dem Salzgehalt im Papyrus, im Pergament ernährt. Ja. Ja. Aber ansonsten wissen wir noch sehr wenig darüber. Es wird gerade eben, werden die Abstriche ausgewertet, die man gemacht hat. Und für uns als Kulturwissenschaftler in der Bibliothek ist es eben auch interessant, vielleicht herauszufinden, ob die Mikroben uns gerade bei alten Büchern aus dem Mittelalter etwas verraten, ja, wo Bücher aufbewahrt waren. Waren sie trocken, feucht aufbewahrt? Gibt es ein bestimmtes Klima, was dann wiederum auf die Lebewesen in den Büchern einen Einfluss hatte? Also wir kennen ja von manchen Büchern gar nicht die Geschichte. Vielleicht helfen uns die Mikroben dabei, das zu erzählen. Das sind die Fragestellungen. Aber sind das heute ganz andere Mikroben als im 16. Jahrhundert, die auf den Büchern leben? Oder findet man noch Mikrobenüberreste sozusagen da? Man findet noch lebendige Mikroben da. Mikroben leben manchmal sehr lange, jahrhundertelang. Ach so. Und natürlich findet man auch Abgestorbene. Das ist alles die Frage. Also die Naturwissenschaftler fragen auch vor allen Dingen danach, finden wir, wenn wir so weit zurückgehen, in den Büchern, die seit dem 14. Jahrhundert geschlossen sind beispielsweise, finden wir dort andere Mikroben als heute, vielleicht frühere Formen der Mikroben, die wir heute kennen, einfachere Formen? Das ist eine Frage, die noch nicht beantwortet ist. Und wir wissen ja manchmal so ganz grob, das Buch kommt aus Italien, das andere Buch kommt aus Deutschland. Hat es da eine unterschiedliche Population von Kleinstlebewesen oder nicht? Ja? Also sehr interessante Fragen und wir kratzen mit diesem Projekt nur an der Oberfläche, aber wir eröffnen erstmal diese Neugier. Sehr interessantes Projekt, würde ich sagen. Ja, jetzt vielleicht, das war jetzt ein Rückblick auch in die ferne Vergangenheit, denn diese Mikroben, die können von ganz vergangenen Zeiten erzählen. Sie sind glaube ich, in den 90er Jahren nach Leipzig gekommen und waren 1995 dann auch schon in Leipzig. Und da interessiert mich eigentlich besonders, ja, welche Erinnerungen Sie an die Universitätsbibliothek von damals haben und wie sich die Universitätsbibliothek seitdem vielleicht auch gewandelt hat. Naja, in den 90er Jahren ist der Bau der Bibliotheca Albertina ja erst errichtet worden, aus der Halbruine, die da stand. Und das habe ich mitbekommen. Ich habe ja hier geforscht, also ich bin auch öfters hingekommen und habe für die Philosophiegeschichte, das war damals so mein Schwerpunkt, hier auch Literatur konsultiert. Ich weiß noch, wie ich draußen vor dem Gebäude vorbeigegangen bin und gesehen habe, wie neue Fundamente gelegt wurden. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es ein so schönes Gebäude werden wird, wie das jetzt heute ist, mit einer perfekten Mischung aus alt und neu. Es sieht alt und ehrwürdig aus, aber es ist relativ funktional. Es ist sehr viel größer. Als es gebaut wurde, 1891, waren es 180 Arbeitsplätze in den Lesesälen. Heute sind es fast 900, dadurch, dass man die Innenhöfe eingebaut hat. Und in dieser Baugeschichte versteckt sich noch eine andere Geschichte, denn das war dann eben 2003 war das Gebäude fertiggestellt, auch der Beginn der Digitalisierung oder der digitalen Welt. Und das hat die Bibliothek sehr stark berührt. Ich will vielleicht nur eines sagen, das ist ja hier in Leipzig, ist die UB eine Altbestandsbibliothek mit sehr bedeutenden Beständen aus allen Kulturen. Und gerade in diesem Segment hat die Digitalisierung zu ganz wunderbaren Effekten geführt. Unsere orientalischen Handschriften auf Persisch, Türkisch, Arabisch sind komplett im Netz, beschrieben auf Deutsch, Englisch und Arabisch. Also eine komplette Konsultation dieses Korpus, das sind über 5000, ist jetzt möglich. Genauso sind alle unsere Papyrusfragmente, inklusive des herausragenden Stückes des Papyrus Evers, auch im Netz, können auch dort erforscht werden. Wir sind gerade dabei, einen Großteil der Münzen, wir haben die größte Münzsammlung hier mit 86.000, da ist ein großer Teil auch schon digitalisiert und beschrieben. Andere Bestandteile kommen so nach und nach hinzu und irgendwann einmal, vielleicht in 10, in 20 Jahren, ist der wertvolle Altbestand der Bibliothek dann digital verfügbar. Wir haben gerade im Gebäude den Lesesaal für den Forschungslesesaal verkleinert, weil jetzt gar nicht mehr so viele Leute kommen, um alte Stücke zu sehen. Denn wenn ein Bedarf besteht, dann wird es einfach digitalisiert. Also sofern das geht. Es geht nicht immer, aber sofern das geht. Und damit erreicht man eine Forschergemeinschaft auf der ganzen Welt. In China, Australien, Amerika, alle können dann ran. Also das ist ein großer Unterschied, was jetzt den Altbestand einer Bibliothek angeht. Das, was man 2003 hier fertig gebaut hat mit den sehr vielen Plätzen zum Arbeiten, das ist natürlich nach wie vor eine Attraktion. Und das Haus ist normalerweise sehr voll. Es hat inzwischen auch ein Café. Es ist auch ein Ort zum Treffen und zum Austausch. Also eines der Kernanliegen der Bibliotheken, auch Wissen unkommerziell und unkompliziert weiterzugeben, wurde durch die Digitalisierung dann auch sehr gut befördert. Denn man kann ja inzwischen ganz gut auch Sachen digitalisieren und sie unkompliziert im Internet dann irgendwo verschicken. Das ist natürlich dann auch so eine Art Konkurrenz zum klassischen Medium Buch, das halt körperlich vorhanden ist und das andere wird eben durchs Internet verschickt. Aber das Wichtige ist vielleicht daran, dass dieses klassische Anliegen dadurch gefördert wurde, eben Wissen unkompliziert zu verbreiten. Ja, man kann ja sagen, schreiben tun wir alle, jedenfalls in der akademischen Welt, schon seit den 80er Jahren auf dem Computer. Inzwischen lesen wir auch mehr auf dem Bildschirm. Und das Verhältnis zwischen Schreiben und Lesen verändert sich halt ein wenig. In den Naturwissenschaften, in der Medizin sind die Inhalte inzwischen alle digital vermittelt. In den Geisteswissenschaften ist das anders. Und wenn ich privat lese, dann nehme ich auch gerne ein gedrucktes Buch. Also das ist keine direkte Konkurrenz. Man kann aber sagen, in der Universitätsbibliothek, wo es um wissenschaftliche Inhalte geht, da ist Schnelligkeit der Kommunikation schon ein Trumpf, den man elektronisch eher ausspielen kann als im Gedruckten. Ja, seit einiger Zeit gibt es auch so eine Neubesinnung bei den Bibliotheken, dass sie eben auch Orte sozialer Zusammenkünfte der Lesenden und der Lernenden und vielleicht manchmal auch der die Zeit Totschlagenden geworden sind oder werden. Und ja, vielleicht knüpft das auch an eben an diese Digitalisierung, denn es ist immer leichter geworden, auch für die Lernenden von zu Hause aus zu lernen. Sie müssen gar nicht mehr unbedingt in die Bibliothek kommen. Und da ist es vielleicht auch wichtig, so die Bibliothek als Ort, eben die Bedeutung der Bibliothek als Ort, wo ja eben doch ein, ja, das Wissen weiter vermittelt werden kann, auch in Qualitäten vielleicht, die dann im Internet doch nicht transportiert werden können, indem zum Beispiel halt Menschen Lesungen veranstalten. Es gibt ja den Thomasius Club hier an der Universitätsbibliothek, eine sehr schöne Einrichtung. Also trifft das auch für wissenschaftliche Bibliotheken zu, dass die Bibliotheken soziale Orte auch sind? Ja, ganz stark trifft das zu. Das ist eben, seitdem es Lesesäle gibt, größere Lesesäle seit dem 19. Jahrhundert, sind das immer auch Orte gewesen, wo man sich trifft und wo man sich austauscht. Und wir sind hier sehr glücklich, dass wir seit 2015 eben auch ein Café haben, einen größeren Vortragssaal, dass im Café auch so Gesprächsrunden stattfinden, wie der schon erwähnte Thomasius Club. Das Bedürfnis der Menschen, die ja seitdem die Texte zum großen Teil digital erreichbar sind, kommen sie verstärkt in diese Lesesäle. Ja, das ist ja gerade paradox, mag das erscheinen. Zeigt aber für mich jedenfalls, dass man mit dem Arbeiten in der Bibliothek auch die Hoffnung auf Begegnung, auf Austausch, auf Kommunikation verbindet. Und ich glaube, das war immer so. Also ich habe mal gelesen, im 19. Jahrhundert hat jemand in England gefordert, neben jeder anständigen Bibliothek sollte es eine Lounge geben, ja, wo man sich dann versammelt. Das ist vielleicht so eine typisch englische Vorstellung. Bibliothek als Public House im klassischen englischen Sinne. Genau, die Public Library als Public House und so weiter. Das ist eine schöne Idee und ein bisschen davon realisiert sich aber auch in den Bibliotheken. Also das war hier in Leipzig vorher die Deutsche Bücherei. Das war auch ein sozialer Ort in der DDR-Zeit und auch noch solange die Bibliothek Albertina nicht existent war. Inzwischen ist das anders geworden. Leider haben wir jetzt Corona und von den 3.400 Arbeitsplätzen, die wir an 11 Standorten anbieten, sind jetzt erstmal nur etwas über 1.000 sozusagen zu buchen über ein Online-System. Aber auch daran sieht man, also diese Plätze werden ausgebucht. Ja? Also wir sind ausgebucht sozusagen. Ja, ich selber habe auch ein bisschen darüber nachgedacht, wie sich eigentlich das Arbeiten mit Büchern verändert hat. Ich hatte mir 1988, glaube ich, ungefähr den Roman Ulysses von James Joyce gekauft und habe versucht, anhand dieses Beispiels mal darüber nachzudenken, wie sich das geändert hat, wie man damals damit umgegangen ist, so ein Buch zu lesen und dann vielleicht noch als Studierender sekundäre Quellen hinzuzuziehen oder und so weiter. Und da bin ich auch nochmal drauf gekommen, wie wichtig vielleicht digitale Quellen dann auch geworden sind. Ist das jetzt für wissenschaftliche Bibliotheken vielleicht auch so, dass diese Entstehung von digitalen Quellen auch gefördert werden kann? Also, denn man ist ja recht nah dran am Universitätsbetrieb und die Kosten sind natürlich bei den digitalen Quellen auch vielleicht geringer als bei den gedruckten. Na, das stimmt nicht. Also die Kosten für alles, was mit digitaler Repräsentanz von intellektuellem Content zu tun hat, sind weit höher als in der Druckzeit. Also man kann das nicht so direkt vergleichen. Im Grunde müssten Sie ja hier auch die Kosten des Gebäudes einrechnen, um zu sagen, das sind die Kosten der Druckkultur. Aber Sie haben Serverkosten, wenn Sie jetzt von digitalen Inhalten reden. Also ob das billiger oder preiswerter ist, ist jetzt gar nicht die Frage. Es ist ja ganz unvermeidlich. Wir kommunizieren digital und da kann sich die Wissenschaft auch nicht ausschließen. Ich halte es für einen Vorteil, dass wir die digitale Technologie auch in den Bibliotheken nutzen. Einmal sind die Kataloge sehr viel besser geworden. Dann sind die Quellen sehr viel näher erreichbar. Und es stimmt völlig. Also ich arbeite jetzt zum Beispiel über Bibliotheksgeschichte im 19. Jahrhundert und da sind ganz, ganz viele Bücher auf Englisch, auf Französisch, auf Deutsch sind jetzt digital erreichbar. Das erleichtert mir als einem kulturhistorisch Arbeitenden die Arbeit ganz ungemein. Jetzt nochmal ein Blick in die Zukunft. Wie wird denn die Universitätsbibliothek hier in Leipzig im Jahre 2045 aussehen? Und daran vielleicht auch geknüpft die Frage, ob Bibliothekare Science Fiction mögen oder mögen müssen, um die Zukunft zu verstehen. Ja, Science Fiction ist ein interessanter Teil der Literatur. Mich persönlich begeistert das schon, obwohl ich zugeben muss, dass die meisten Filme häufig eine düstere Vision der Zukunft entwerfen mit sehr viel Kontrolle und Überwachung. Ich denke, dass das Lesen, die Literatur, das Wissen allgemein eigentlich eher zur Stärkung des Individuums und seines Widerstands gegen alle möglichen Ansprüche von außen führen. Und welche Rolle nun die Bibliothek dabei spielt, das ist eine schwierige Frage. Einerseits sind Bibliotheken nichts weiter als Reservoire, Speicher dessen, was kulturell produziert wird. Und insofern sind sie nicht weit weg davon, auch irgendwo eine offizielle Seite zu haben. Auf der anderen Seite ist die Kulturproduktion ja doch schon sehr divers und keineswegs konform. Und es gibt viele verschiedene Meinungen und ich bin immer sehr begeistert davon, dass man in einer Bibliothek viele verschiedene Meinungen finden kann und sozusagen lebendige Diskussionen ins Regal gebannt vor sich hat. Die Kulturproduktion ist ja auch internationaler geworden. Vielleicht fremdsprachige Texte sind leichter verfügbar. Auch das ist ja eine Veränderung. Macht sich das auch in der Uni-Bibliothek schon bemerkbar, dass da eine Internationalisierung des Wissens sichtbar ist? Also ganz stark ist das bemerkbar an der Vorherrschaft des Englischen, weil das Englische für viele Naturwissenschaften, für die Medizin und für viele andere so eine Art Lingua Franca ist, also eine Verständigungssprache, mit der sich die Wissenschaft austauscht, die tatsächlich da auch international ist. Wenn es um die Kulturwissenschaften geht, Literaturwissenschaften, Geschichte, da spielen viele andere Sprachen eine Rolle. Und wir haben in der Bibliothek auch sehr viele andere Sprachen, einschließlich der Sprachen aus dem asiatischen Raum. Indologie war hier mal ein Fach, Sinologie ist noch ein Fach. Also die Kulturen verständigen sich ja nicht nur über sich in einer fremden Sprache, sondern auch vor allen Dingen in der eigenen Sprache. Und davon haben wir hier viel, natürlich auch sehr viel Deutsches. Ja, ich habe jetzt über Science-Fiction-Literatur nachgedacht, weil ich mir erhofft hatte, dass da vielleicht auch Bilder von zukünftigem Umgang mit Medien vielleicht drin auftauchen. Aber es gibt da ja viele Dystopien, aber auch manchmal vielleicht auch utopische Vorstellungen. Aber vielleicht sind ja so Bilder und Vorstellungen von Bibliotheken auch woanders her abrufbar, nämlich aus ja, Architektur, die man so besichtigt, so, die Sie vielleicht auch als Bibliothekar besichtigen und die Ihnen vielleicht heute schon zukünftig ein bisschen erscheint. Ist das für Sie eine Anregung, wenn Sie so Bibliotheken sehen, die so neu gebaut sind und die vielleicht so etwas Zukünftiges an sich haben? Ja, es gibt vor allen Dingen im Bereich der öffentlichen Bibliotheken gibt es sehr viele Neubauten in den skandinavischen Ländern beispielsweise mit sehr offenen Räumen, auch Räumen für Veranstaltungen, für den Austausch von Meinungen, für Aufführungen und Ähnliches. Das finde ich immer sehr wichtig, dass eine Bibliothek solche Räume auch hat, wenn es irgendwie geht, dass es ein Publikum anlockt, das nicht nur zum Arbeiten kommt oder nicht nur zum Ausleihen, sondern tatsächlich auch für den geistigen und mündlichen Austausch. Aber also das kommt, glaube ich, so oder so. Und das wünsche ich mir auch für die Entwicklung von Bibliotheksbauten in der Zukunft, dass sie große Foyers haben. Also in Boston, die Public Library hat unten ein Café und ein Fernsehstudio drin. Na, das ist jetzt vielleicht für Europa nicht der Maßstab, aber so in diese Richtung. In Singapur gibt es eine Bibliothek, die hat eine Art Amphitheater gleich im Eingangsbereich. Was die Zugänglichkeit zur Literatur, zu den Medien, das ist ja nicht nur gedruckt, das sind ja vielleicht auch bewegte Medien, Filme und so weiter angeht, da könnte ich mir vorstellen, dass Bibliotheksgebäude vielleicht so Kinos enthalten, also dunkle Ecken, wo man auch schön, also gute Projektionen hat oder so etwas. Also man darf ja nicht vergessen, dass unsere Welt auch schon im Buchzeitalter sehr viel mit Bildern zu tun hatte. Und das kommt natürlich alles jetzt vermehrt über die Bildschirmmedien und andere wieder. Ich persönlich hoffe auf eine Ablösung des Bildschirms durch das Hologramm, also dass dann die Bilder und die Texte einfach in der Luft stehen und man sie mit den Händen verschieben kann. So, das habe ich schon gesehen, dass Tom Cruise das hinkriegt im Film und das will ich dann auch mal hier haben. Ja, da sind wir schon bei einem Thema, nämlich den Formen, die elektronische Texte vielleicht auch annehmen können. Texte sind ja in ihrer Zweidimensionalität vielleicht auch schon immer so etwas, was auch so eine Dreidimensionalität mit beinhaltet, wenn man an die Lesenden denkt, die vielleicht dahinter Bilder sehen oder vor deren inneren Auge sich ein Film abspult, während sie den zweidimensionalen Text eben lesen. Da können Sie sich vorstellen, dass elektronische Texte vielleicht in der Zukunft auch so Elemente mit aufnehmen, also was heute die Fußnoten sind, dass die dann sozusagen irgendwie hinter dem Text noch Bilder versteckt sind oder so? Ja, die digitale Textverarbeitung hat uns ja den Hyperlink gebracht, die Fähigkeit von jedem Begriff, von jedem Zeichen woanders hinzuspringen, ja? Ein Bild anzuschließen, einen Film anzuschließen, einen anderen Text anzuschließen. Das ist ja jetzt schon etwas, was die üblichen Container sprengt. Also ein gedrucktes Buch ist ein Container, den man ganz dem lesenden Individuum gibt. Das macht es auf, liest es durch und macht es wieder zu. Ein digitaler Text, ein digitales Buch ist etwas ganz anderes, ist ein vielfältig vernetzbares Ding, ist also ein offener Container, nichts Geschlossenes mehr. Das ist sowohl Chance wie Gefahr. Gefahr, dass man sich verliert und dass man sich nicht mehr konzentriert, aber auch Chance, dass man Bücher sozusagen als Startpunkte für Explorationen betrachtet, ein bisschen wie die sozialen Netzwerke das machen, wobei man da wieder sagen muss, das sind gelenkte Wege, die man da geht. Ich würde immer dafür plädieren, dass so viel Freiheit wie möglich bleibt bei den Lesern, die Texte oder Bilder für sich entdecken sollen. Es birgt ja gewiss auch so die Gefahr einer Kommerzialisierung von, dass eben nur noch die Bücher, die auch irgendwie noch was mitliefern, dann akzeptiert werden und der einfache Gedichtband, der so ist, wie er schon immer war, eben einfache Worte auf Papier, dass der so ein bisschen nicht mehr so. Also es gibt immer unterschiedliche Assoziationen mit dem Lesen und der Lesekultur. Ich verbinde damit schon auch viel Lust und Vergnügen und Spaß und Ablenkung und Reisen im Kopf, aber auch Reisen mit den Gefühlen. Und ich weiß aber wohl, dass es andere ernst gemeinte Texte gibt, die man langsam lesen muss. Heilige Texte, Gedichte, manche Prosa, und dass es Schriftsteller gibt, die einem auch im langsamen Lesen etwas anderes vermitteln als die schnelllebige und konsumorientierte sonstige Lesekultur. Also ich kann das beides akzeptieren und denke, beides wird auch überleben. Also Lesen ist so sehr eine Fähigkeit der Menschen, seitdem es sie gibt, die zu ihrem eigenen, sozusagen zu ihrer eigenen inneren Bereicherung genutzt wird, dass ich glaube, das ist und bleibt ein langfristig zensur- und vergnügungsfreies Gebiet, beziehungsweise etwas, was man immer wieder zurückbiegen kann auf die eigenen Bedürfnisse. Hm. Haben Sie eine Lieblingsbibliothek? Also die Bibliothek kann ja auch so eine Art Zuhause sein, aber wenn man hier arbeitet, dann will man vielleicht auch mal nach Hause gehen und nicht mehr in einer Bibliothek sein. Also die Bibliothek Albertina in Leipzig ist unbezweifelbar eine sehr schöne Bibliothek, auch gerade weil sie den sie benutzenden Leserinnen und Lesern ganz viele verschiedene Räume bietet, große Säle, kleine Ecken, geheime Kammern, Einzelzimmer, Gruppenarbeitsräume und so weiter. Das erste moderne Bibliotheksgebäude, das ich genossen habe, war von Scharoun, die Bibliothek der Staatsbibliothek in Berlin im Westteil der Stadt, ich glaube 1978 eröffnet. Und das erste Bibliotheksgebäude, was innen keine Türen mehr hatte, ja, das hat mich umgehauen und das ist so eine Art Leselandschaft. Das fand ich also sehr schön und auch sehr anregend für das Arbeiten. Aber wie gesagt, Bibliotheksräume müssen unterschiedliche Erwartungen erfüllen und ein Gebäude, das mehrere Erwartungen an verschiedenen Stellen erfüllen kann, ist besser dran als eines, das überall gleich aussieht. Ja, dann bedanke ich mich sehr fürs Gespräch. Ja, jetzt spreche ich mit Barbara von der Feministischen Bibliothek Mona Lisa hier in Leipzig. Die habe ich jetzt im Gespräch. Kannst du die Mona Lisa in ihrer Geschichte und Gegenwart kurz beschreiben, falls das möglich ist, das kurz zu machen? Die Feministische Bibliothek Mona Lisa hieß früher Frauenbibliothek Mona Lisa und hat ihre Entstehung Gründe in der Frauenbewegung der DDR sozusagen. Also sie ist 1990 entstanden. Aus dem unabhängigen Frauenverband Leipzig heraus, beziehungsweise aus einem Unterverband der Fraueninitiative Leipzig. Und genau damals, zur Umbruchszeit 1990, haben sich Frauen, also davor auch schon, haben sich Frauen zusammengetan. Und eine Frau, die Gründerin der Mona Lisa, Susi Scharf, die hat sich eben auf Bücher spezialisiert und hat feministische Bücher gesammelt. Und daraus dann letztendlich eine ganze Institution aufgebaut. Also es ist dann immer größer geworden. Die Mona Lisa hat Räume dazu bekommen. Und dadurch ist sie jetzt geworden, was sie jetzt ist von damals. Und deswegen gibt es auch so einen Schwerpunkt, einen inhaltlichen Schwerpunkt unsererseits, der eben lautet Frauenbewegung in der DDR. Hm. Wie geht es denn euch jetzt in der Gegenwart? Also feministische Anliegen sind ja irgendwie auch schon ein bisschen präsenter und gesellschaftlich sichtbarer als vielleicht früher. Aber gleichzeitig ist ja die reine Sichtbarkeit auch nicht immer eine Garantie dafür, dass gesellschaftlich zementierte Ungleichheit auch gleich abgeschafft wird. Versteht ihr euch als Bibliothek, die so viele feministische Strömungen abbildet, oder geht es euch auch einfach um so einen persönlichen, subjektiven Blick als ja quasi Macherinnen der Mona Lisa? Macht ihr einfach so, was euch gefällt, oder fühlt ihr euch da allgemein verantwortlich, alles abzubilden? Also ja, genau, es ist genau wie du sagst, also die Sichtbarkeit von Diskriminierung, von Unterdrückung, von Marginalisierung ist total wichtig und deswegen machen wir auch die Bibliothek, aber sie ist auch noch keine Veränderung per se. Also unsere eigenen politischen Standpunkte in der Mona Lisa Gruppe sind zwar jetzt nicht homogen, aber ich glaube, viele von uns können mit einem materialistischen Feminismus was anfangen, weil er eben die Form von feministischer Analyse ist, die von materiellen Grundlagen ausgeht. Und das hat sich ja auch zu Corona gezeigt. Ne? 80% der quasi systemrelevanten Berufe und Tätigkeiten werden von Frauen ausgeführt. Also diese ganze Care-Arbeit, das lastet hauptsächlich auf den Schultern der Frauen. Und genau das kann eben materialistischer Feminismus beleuchten und kritisieren. Und genau, also wir denken halt, dass man da ansetzen muss. Also wie Marx ja schon sagte, das Sein bestimmt eben, also die materielle Existenz bestimmt das Bewusstsein. Ich glaube, das ist so ein Ansatz, mit dem ziemlich viele von unserer Gruppe was anfangen können. Aber wir wollen natürlich, wie du auch schon meintest, so eine ganze Bandbreite an Feminismen abbilden hier und Literatur zur Verfügung stellen zu verschiedensten feministischen Theoriebildungen und Praxis, also verschiedenste feministische Strömungen, dazu Informationen anbieten. Deswegen findet man hier eigentlich ziemlich viel, verschiedene thematische Ausrichtungen. Hm. Jetzt seid ihr als kleine Bibliothek ja auch materiellen Bedingungen unterworfen. Was wünschst du dir denn für die Gegenwart und Zukunft der Mona Lisa? Also so zweierlei. Ganz wichtig ist natürlich für uns weiterhin eine Förderung. Wir werden gefördert. Wir könnten das als autonome Einrichtung nicht stemmen, weil wir müssen Miete zahlen, wir brauchen viel Platz, wir brauchen auch personelle Ressourcen, die hier Dinge bearbeiten. Deswegen sind für uns städtische Förderungen total wichtig. Und also wir werden auch gefördert durch das Kulturamt und das Referat für Gleichstellung. Das ist toll und das muss auch so weitergehen. Also das wünschen wir uns hier. Und das Zweite ist natürlich, dass Menschen weiterhin hierher kommen, sich für feministische Perspektiven interessieren. Und das ist ja toll zu sehen. Also wir hatten ja jetzt auch einen kleinen Shutdown. Wir hatten die Mona Lisa geschlossen für 4 Monate und konnten auch keine Veranstaltung machen. Und jetzt haben wir so teilweise wieder geöffnet. Also am Dienstag, Mittwoch und am Donnerstag, an einem Tag, an diesem Donnerstag ist auch Stöbertag, da können die Leute wieder rein. Und es wird halt total angenommen. Also ne, Leute kommen auch wieder und das ist für uns sehr erleichternd zu sehen, weil wir dachten, also natürlich fürchteten wir, dass man so in Vergessenheit gerät über diese Monate der Schließung. Aber das ist nicht passiert und das freut uns sehr. Hm. Jetzt hast du das schon angedeutet, die Mona Lisa ist auch ein sozialer Ort, wo sich Menschen treffen und austauschen. Ich war auch schon mal Teil eines Leseklubs, wo Romane von Irmtraut Morgner oder ein Roman von Irmtraut Morgner gelesen wurde. Und wird vielleicht auch die Bedeutung von so Bibliotheken wie der Mona Lisa, die ja auch quasi so Archive der sozialen Bewegungen sind, auch als so sozialer Treffpunkt wichtiger oder war das schon immer wichtig? Ich denke mal, dass also diese Frauenbibliotheken und Archive, wenn man jetzt davon ausgeht, oder Frauenprojekte, wenn man das so übergreifender benennen will, die sind ja in der neuen Frauenbewegung in den 70er Jahren entstanden und eben als ganz wichtiger Ort der Politisierung, ne, wo Frauen, also nicht nur Frauen, auch andere soziale Bewegungen haben solche Orte quasi eröffnet oder etabliert, aber in dem Fall halt Frauen zusammen aufgrund ihrer gemeinsamen Erfahrungen anfangen, Politik zu machen. Und dafür sind diese Orte wahnsinnig wichtig und sind sie auch immer noch wichtig als Treffpunkt, als Austauschort, wo man eben Genossinnen treffen kann, mit ihnen sprechen kann und auch eben gemeinsam Politik machen kann. Das finden wir total wichtig. Ich glaube, im Fachjargon nennt sich das auch dritter Ort. Ich glaube, es gibt tatsächlich so ein neumodisches Wort dafür. Also dritte Orte, die halt nicht wohnen sind, nicht shoppen gehen sind und auch nicht arbeiten sind, sondern einfach offene Räume, in denen man einfach tun kann, auch ein bisschen auf was man Lust hat in der Freizeit und eben auch Politik machen kann. Hm. Ja, da sind wir auch beim Thema, nämlich den Veranstaltungen in der Mona Lisa. Ihr macht ja sehr viele Lesungen, Vorträge, aber es gibt auch andere Veranstaltungen, zum Beispiel, glaube ich, ein Fanzine-Workshop in nächster Zeit. Was gibt es da so? Genau, also wir haben jetzt noch den Fanzine-Workshop, nicht Workshop, sondern Ausschreibung tatsächlich, mit dem Titel Sometimes Memory Can Be a Knife. Da können gerne Menschen uns was einsenden. Wir haben auch schon einige Einsendungen bekommen und wir basteln daraus ein Fanzine, also es wird dann veröffentlicht. Dann haben wir jetzt noch eine Lesung mit Ulrike Kramann in Kooperation mit der Frauenkultur, die Sportlerin. sie liest aus ihrem Roman. Mit dem Kreff, mit dem Kulturraum e.V. haben wir eine Veranstaltung zusammen im IFZ am 22.10. zu chinesischem Feminismus und auch noch was von Jana Günther, eine Buchvorstellung zu Klasse und Geschlecht. Aber das findet man auch alles ziemlich gut beschrieben auf unserer Homepage monalisa.de. Und es ist sehr unterschiedlich. Also wir versuchen jetzt noch Veranstaltungen draußen zu machen. Es wird langsam sehr kalt. Deswegen haben wir jetzt auch ein paar Online-Veranstaltungen geplant. Ja, mit meiner Radiosendung möchte ich auch so auf die Zukunft der Bibliotheken in Leipzig schauen. Und wie stellst du dir die Mona Lisa im Jahre 2050 vor? Ich denke mal, euch als Gruppe wäre vielleicht auch wichtiger, dass es bis dahin eine gerechtere Gesellschaft gibt, als dass die Mona Lisa besonders futuristisch mit der neuesten Technik ausgestattet wäre. Oder wie geht es dir da? Ja, also da gebe ich dir recht. Es muss... Die Einrichtung ist mir jetzt gar nicht so wichtig, die gerechtere Gesellschaft ist sehr viel wichtiger und ich hoffe einfach, dass die Gesellschaft bis dahin so eingerichtet ist, dass es so eine feministische Bibliothek gar nicht mehr unbedingt braucht, weil was wir hier machen, ist ja wirklich aus einer Problemsituation heraus, dass feministische Perspektiven einfach immer noch was Besonderes sind und noch nicht in der Gesellschaft aufgehoben sind, die einfach gerecht wäre. Also wäre es cool, wenn wir einfach spezielle feministische Bibliotheken gar nicht mehr brauchen, nur als Archiv, um die feministische Geschichtsschreibung zu sammeln und dort die ganzen Quellen zu haben, der ganzen Kämpfe, die feministisch von Frauen schon geführt wurden in der Vergangenheit. Denn das ist ja dann alles schon Gegenwart, die bessere Gesellschaft hoffentlich in der Zukunft. Genau. Ich bedanke mich sehr fürs Gespräch bei Barbara von der feministischen Bibliothek Mona Lisa, alles Nähere unter monalisa.de mit IE. Oder hast du noch abschließende Worte? Ja, ich würde noch gerne darauf hinweisen, dass aus gegebenem Anlass auch, dass das, also nicht so ein schöner Anlass, das Frauenstadtarchiv in Dresden, das bangt nämlich gerade um die eigene Zukunft, da es irgendwie in der Kommunalpolitik jetzt auch Kürzungen gegeben hat im Haushalt. Also es ist, glaube ich, noch nicht sicher, dass das schließen muss, aber da könnt ihr euch mal vielleicht auf dem Laufenden halten und darüber informieren, wie es weitergeht mit dem Frauenstadtarchiv Dresden. 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektive. Radio Blau. War früher alles besser? War früher alles besser? Okay. Was hat uns bewegt? Das Internet ist für uns alle Neuland. Was war denn da los? Das ist unsere Geschichte. Was bewegt uns jetzt? 25. Wie wird es uns ergehen in den nächsten 25 Jahren? Werden wir alle reich sein? Müssen Kinder dann noch zur Schule? Werden wir gesünder leben? Werden wir glücklich sein? Haben wir dann wenigstens umsonst Straßenbahn? 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektive. Radio Blau. Ja, das waren nun die Gespräche, die sich mit Gegenwart und Zukunft von Bibliotheken in Leipzig und überhaupt mit der Zukunft von Büchern beschäftigt haben. Ich möchte aber noch auf ein paar Bücher und Bibliotheken hinweisen, mit denen ich mich im Zuge meiner Nachforschung auch beschäftigt habe und auch ein bisschen Musik spielen noch. Es sind ja einerseits viele Bibliotheken in Leipzig, die ich jetzt und hier nicht befragen konnte, aus Zeitgründen. Und es gibt auch viele Perspektiven, die ich vielleicht auch nicht unterbringen konnte. Die Bibliotheken sind abseits aller Science-Fiction-mäßigen Technikfantasien immer nur so gut oder schlecht, wie diese umgebende Gesellschaft es vorgibt. Denn Arbeitsbedingungen in Bibliotheken, Arbeitsbedingungen der lesenden Benutzer und Benutzerinnen von Bibliotheken und so Variablen wie Bildung oder die Existenz von gesellschaftlichen Schichten und anderes spiegeln sich in der Wirklichkeit der Bibliotheken auch wieder. Ganz zu schweigen von den Bedingungen, die der Buchmarkt und die Arbeitsbedingungen im Literatur- und Wissenschaftsbetrieb den Schreibenden auferlegen. Das sind so veränderliche Größen, Dinge, auf die wir bis zu einem bestimmten Maß auch Einfluss haben, die sich aber auch teilweise unserem Einfluss dann entziehen. Bibliotheken sind immer wieder auch Gegenstand von literarischen Dystopien und Utopien. Sie werden irgendwie romantisiert und nostalgisch betrachtet, aber auch die Möglichkeit von Aufklärung bezweifelnd und verzweifelt beschrieben. Wie zum Beispiel in einem sehr schönen Text, den ich auch vorher gelesen habe, nämlich Der Geruch der Bücher von Wolfgang Hilbig. Das ist ein Buch aus dem Jahre oder ein Text aus dem Jahre 1994. Das ist eine ganz kurze Erzählung oder eine Kurzgeschichte. Das habe ich zu meiner Erbauung noch mal vor dieser Sendung gelesen. Da drin wird ein Schriftsteller geschildert, der gerade nach Berlin kommt und vorübergehend in einer Altbauwohnung untergekommen ist, in der eine alte Büchersammlung alles überragt, in der die Wände fast gänzlich und bis unter die Decke mit riesigen Regalen verstellt waren. Und diese Regale enthielten lückenlos ungeheuerlich die backsteinartigen Segmente einer alten russischen Bibliothek, in deren kanonisch gewölbte Rücken unleserliche kyrillische Schnörkel in Gold oder Silber begraben waren, in edler und krustigiger Gleichförmigkeit, sodass über die endlosen Reihen der Gesamtausgaben Mäander zu laufen schienen, wie sie sich geheimnisvoll verschlungenen Regeln folgend und längst nicht mehr ausdeutbar über den für die Ewigkeit verschlossenen Eingängen von Gruftgemäuern hinziehen. Mit dem Schreckensgedanken der Atmosphäre des Zimmers auf einmal kein einziges Sauerstoffatom mehr abgewinnen zu können, war ich in Schweiß gebadet, aus dem Schlaf gefahren, hatte die Bettlampe eingeschaltet und ab da, ja, das war jetzt ein kurzes Zitat aus diesem Text. Wie gesagt, das ist eine Bibliothek, die so auch beinahe aus einer Gruselgeschichte von Edgar Allan Poe kommen könnte, was vielleicht auch eine Inspiration war für Wolfgang Hilbig damals. Mir hat auch das Buch Die Bibliothek bei Nacht von dem argentinischen Autor Alberto Manguel sehr gefallen. Das ist ein subjektiver Erfahrungsbericht eines büchersammelnden Menschen. Manguel war auch befreundet mit dem Autor Jorge Luis Borges und hat ihm damals, als der fast erblindet war, aus Büchern vorgelesen. Das Buch funktioniert auch deshalb ganz gut, weil es nicht nur auf die Bibliotheksgeschichte schaut, sondern auch aus einem ganz persönlichen Blickwinkel auf die Dinge, die in Büchern drinstehen, auf die ganzen Ideen und Gedanken, die ja Zugang zu einer tieferen Betrachtungsebene von Bibliotheken eröffnen, nämlich eigentlich eben dann zum Text, weil Schriftsteller ja auch über das Funktionieren von Büchern und Bibliotheken eben nachgedacht haben, jede Menge sogar, in der ganzen Zeit der Zeitgeschichte. Darum geht es in den einzelnen Kapiteln, um die Bibliothek als Zuhause zum Beispiel, die Bibliothek als Identität in diesem Buch von Alberto Manguel, um die Bibliothek als Insel und auch um die Bibliothek als Zufall. Und natürlich geht es auch um die Zukunft der Bibliotheken in einem immer digitaleren Zeitalter. Vielleicht ein bisschen zu sehr aus der Sicht eines bibliophilen Autors, aber wer würde nicht irgendwie am gedruckten Buch auch hängen? Ein bisschen vernachlässigt habe ich in dieser Sendung die Bibliothekswissenschaft und die Ausbildung von BibliothekarInnen, die sich ja auch ganz schön geändert haben. Man kann ja hier in Leipzig auch Bibliothekswesen oder man konnte ja Bibliothekswesen studieren. Inzwischen heißt es etwas anders. Um das ein bisschen auszugleichen, möchte ich euch das Buch Zeitreisen in die bibliothekarische Zukunft nochmal ans Herz legen. Mit dem Untertitel 1914, 2014, 2114 oder 2114, wie auch immer man dann sagen wird, mit Untertitel. Darin wird nämlich die Geschichte der bibliothekarischen Berufsausbildung hier in Leipzig seit 1914 dazu genutzt, in die Zukunft der Bibliotheken zu blicken. Damals wurde nämlich die Fachschule für Bibliothekstechnik und Verwaltung als Abteilung der Deutschen Zentralstelle für volkstümliches Büchereiwesen e.V. gegründet, wie das damals so schön hieß, in Leipzig. Der Band ist 2014 von Andrea Nicolaitzig, Professorin am Fachbereich Bibliotheks- und Informationswissenschaft der HTWK in Leipzig, rausgegeben worden und enthält gleich mehrere Science-Fiction-Entwürfe auch von Bibliotheken und Bibliotheksausbildung der Zukunft, aber auch ein bisschen kritische Blicke auf die Rolle der Informatik in Bibliotheken, zum Beispiel von Professor Michael Frank, der da Medieninformatik auch an der HTWK unterrichtet hat und auch kritisch auf die CO2-Bilanz der Computerisierung blickt in seinem Beitrag. Auch die Zukunftsentwürfe fallen nicht nur utopisch und fortschrittsgläubig aus. Das hat mir ganz gut gefallen da drin und wir sind jetzt beinahe am Ende dieser Sendung. 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Vom 29. Mai bis zum 13. November. 25.